HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Ein Schauer, der einem über den Rücken läuft. Haare, die sich an den Armen aufrichten. Atem, der schneller wird. Haut, die feucht wird. Das Gänsehaut-Feeling. Auch durch Musik kann es hervorgerufen werden. Musik und Gefühle, beide gehören untrennbar zusammen. Mehr als jeder Sprache kann es Musik gelingen, das Gefühlsleben in Schwingungen zu bringen. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. Also Gänsehaut bei Musik. In erster Linie, wenn Musik bewusst oder unbewusst bei mir Erinnerungen hervorruft. Ich war auf einem Konzert von Barclay James Harvest und der Leadsänger sieht heute noch so aus wie damals, also mit langen Haaren. Er hat gesungen, Jesus come from heaven to earth. Denke ich, Mensch, ewig nicht gehört. Und dann fängt das an, so an den Zehen bis oben in den Kopf. Und das war ein Moment, fand ich toll. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens. Folge 9. Wie entsteht Gänsehaut? Musik und Emotionen von Elke Ottenschläger. Also ich höre gerne Jazzmusik und habe auch selber Musik gemacht. Und wenn ich ganz bestimmte Stücke höre, wo es so richtig dann so abgeht, da kribbelt's. Die Gänsehaut ist der beste Beweis. Musik geht vom Ohr direkt ins Herz. Musik und Gefühle hängen zusammen, das ist offensichtlich. Nicht umsonst heißt es ja auch im Volksmund, dass Musik die Sprache der Seele sei. Gefühle sind nicht leicht mit Worten zu beschreiben, aber sie sind da und sie haben eine starke Wirkung auf uns. Das spüren wir deutlich, wenn wir Musik hören. Manchmal so deutlich, dass der Körper mit einer Gänsehaut reagiert. Die Musik, die mich besonders berührt, das ist beispielsweise Beethoven, Mozart, Bach, aber auch moderne Musik von heutigen Komponisten, wo man sich also teilweise dann total fallen lassen kann. Zeit und Raum verschmilzt. Also wenn ich Beethovens 9. höre, der Anfang zumindest ist immer, also dieses Introitus, das geht mich immer an. Ja. Also das könnte ich 10-mal am Tag hören. Ja. Das sind einfach Erlebnisse mit verbunden, die man in dem Moment reflektiert und dann einfach solche Auslösungen kommen, die man gar nicht mehr so richtig kontrollieren kann. Ja. Was macht die Musik mit unseren Gefühlen? Wieso ist sie ein so guter Nährboden für sie? Und wie kommt es, dass wir beim Musikhören solch intensive körperliche Reaktionen wie eine Gänsehaut oder ein Schaudern erleben können? Mit der engen Verbindung von Musik und Gefühlen beschäftigen sich verschiedene Forschungsrichtungen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Zum Beispiel die musikalische Emotionsforschung, ein Teilgebiet der Musikpsychologie in der systematischen Musikwissenschaft. Wenn man mit Emotionen zu tun hat, gibt es verschiedene Ebenen. Zum einen natürlich die psychische Ebene, das Erleben. Ich empfinde, ich habe das Gefühl der Freude oder der Trauer, dem ich mir sehr bewusst bin. Dann gibt es auch Ebenen, die sind weniger zugänglich. Das ist dann auf der körperlichen Ebene, indem man dann auch meinetwegen über Hautleitwerte oder über die Herzrate Veränderungen im Organismus feststellen kann. Aber das ist es auch noch nicht genug, sondern dann kommt auch wieder der soziale Kontext. Denken Sie an Mütter, die mit ihren Kindern singen, mit ihren Säuglingen. Und da entstehen auch Veränderungen. Das Kind beispielsweise wird angeregt oder es beruhigt sich. Berichtet Gunter Kreutz von der Universität Oldenburg. Er ist in Deutschland einer der Experten für musikalische Emotionsforschung. Wenn Wissenschaftler das menschliche Gefühlsleben und seinen Zusammenhang zur Musik untersuchen, müssen sie mehrere Ebenen im Blick haben. Die Gliederung in die drei Ebenen des körperlichen Erlebens, des psychischen Erlebens und des sozialen Kontextes ist ein erstes grobes Raster, um sich einen Überblick über die komplizierten Vorgänge zu verschaffen. Um Gefühle wissenschaftlich untersuchen zu können, ist erst einmal eine klare Grundlage nötig. Die Forschungen sollen ja vergleichbar sein. Für die klare Abgrenzung werden die Gefühle zunächst in Stimmungen und Emotionen unterteilt. Stimmungen sind Gemütszustände, die länger andauern. Emotionen sind kurzfristiger und setzen rascher ein. Im Fernsehen sehe ich, wie jemand einen Mord begeht und ich erschrecke darüber. Und dann vergeht das nach relativ kurzer Zeit. Und dann kommt ja der Kommissar, es werden Ermittlungen aufgenommen und der Schreck verfliegt. Und man fängt an zu überlegen, wer war das? Und dann entwickelt sich halt so ein Krimi. Bei Stimmungen ist es so, dass die eher längerfristig sind, dass man morgens aufwacht mit einem bestimmten Gefühl, man geht in den Tag hinein, weiß eigentlich gar nicht so recht, was mit einem los ist. Und das sind so Stimmungen, die dann wie so Farben im Hintergrund uns beeinflussen können, die aber etwas diffuser sind und sich nicht so sprunghaft ändern, wie das eben bei Emotionen der Fall ist, auf die wir relativ schnell reagieren. Emotionen können von einem Fernsehkrimi ausgelöst werden oder auch von einem Musikstück. Dazu sind viele Fragen zu klären. Bezogen auf die Musik heißt das, was steckt in dem musikalischen Reiz, der Emotionen auslöst? Wie läuft es ab, wenn wir emotional reagieren? Gibt es vielleicht sogar ein typisches Reaktionsmuster auf musikalische Reize? Und wie bewerten wir diese Reaktion anschließend? Auch die Hirnforschung hat in den letzten Jahren die Verbindung zwischen Musik und Gefühlen näher untersucht und versucht mit Hilfe von Experimenten zu entschlüsseln, was im Gehirn beim Musikhören passiert. Grundlegend ist, wenn wir Musik hören und dabei emotional bewegt sind, dann ist im Gehirn das limbische System aktiv. Das limbische System ist eine Ansammlung komplizierter Strukturen in der Mitte des Gehirns. Dazu gehören der Hippocampus, der Hypothalamus und die Amygdala. Alles Teile des Gehirns, die für Gefühle und Sozialverhalten wichtig sind. Dafür werden auch Hormone ausgeschüttet. Günter Kreutz von der Universität Oldenburg. Da kommen dann Oxytocin oder Endorphine kommen ins Spiel. Man muss aber sagen, dass bis heute kein Mensch die Endorphinausschüttung im Gehirn beim Musikhören gemessen hat. Das ist auch ziemlich schwierig wegen der Blut-Gehirn-Schranke. Man kann zwar Endorphine beispielsweise im Blutkreislauf messen, hat aber damit keinerlei Hinweis auf die biologische Aktivität des Hormons im Gehirn. Also man sieht trotz 10, 15 Jahren recht intensiver Forschung, das Feld steckt noch einigermaßen in den Kinderschuhen. Was die Hirnforscher aber wissen, wenn wir beim Musikhören emotional reagieren, dann sind im Gehirn ähnliche Bereiche aktiv wie beim Genuss von Essen, beim Sex oder bei der Einnahme von Drogen. Die Emotionsforscher der Musikhochschule Hannover wollten dem Phänomen der Gänsehaut beim Musikhören auf die Spur kommen. Und zwar ohne Probanden dabei ins Gehirn zu schauen. Oliver Greve gehörte zum Forschungsteam. Unser Versuch bestand darin, dass wir ganz viele Faktoren verknüpft haben. Wir haben einerseits die Leute einfach gefragt, was empfinden sie, wenn sie Musik hören? Und das nicht nur nach der Musik, sondern während die Musik gehört haben. Dazu haben wir ein Computersystem benutzt, wo man eine Maus bewegen konnte auf einem Bildschirm, sodass die Probanden Musik gehört haben und gleichzeitig versucht haben darzustellen, was sie jetzt fühlen. Dabei wollten die Forscher aber vor allem auf eines hinaus, auf die Gänsehaut. Im Wissenschaftsjargon auch Thrill genannt. Die Gänsehautreaktion ist eigentlich eine ziemlich simple physiologische Reaktion. Das heißt, klar, die Haare stellen sich auf, dafür sind verantwortlich kleinste Muskeln und letzten Endes eine Anregung des sympathischen Nervensystems. Das bedeutet, wir haben in unserem Körper das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Ganz grob gesagt, das sympathische Nervensystem dient dazu, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir aktiv werden, zum Beispiel wenn wir laufen oder wegrennen. Das parasympathische ist eher aktiv, wenn wir ausruhen, wenn wir verdauen, wenn wir zur Ruhe kommen. Und daran hängen ganz viele körperliche Reaktionen gleichzeitig. Und diese Gänsehaut wird eben ausgelöst durch das Sympathische. Das heißt, es ist eine Aufregungsreaktion. Eine Aufregungsreaktion und das beim Musikhören? Dabei sind wir beim Musikhören doch meist körperlich ruhig, sitzen oder liegen bequem und entspannt. Eine mögliche Erklärung für die Gänsehaut ergibt sich beim Blick in die frühe Vergangenheit der Menschheit. In eine Zeit, als unsere Vorfahren noch so viele Haare am Körper hatten, dass sie schützend den Körper wärmten, wenn sie sich in Schreck- und Gefahrensituationen aufstellten. In der Musik muss also etwas stecken, was uns an diese Urgefahrensituation erinnert, so vermuteten die Forscher. Auf der Suche nach diesem Gänsehautfaktor spielten sie ihren Probanden Ausschnitte aus Musikstücken vor, Stücke der verschiedensten Musikrichtungen. Und jeder Versuchsteilnehmer konnte auch seine eigene Gänsehautmusik mitbringen, also Musik, die ihn besonders emotional berührt. Die Filmmusik aus Chocolat war genauso dabei wie auch klassische Musik von Mozart, Bossa Nova Tanzmusik und aggressive Death Metal Rockmusik. Die Probanden hatten die Aufgabe, ihre emotionalen Reaktionen beim Musikhören anzugeben. Und zwar immer und immer wieder während des Musikhörens. Oliver Greve vom Hannoveraner Forschungsteam. Dabei ist das Interessante, dass man eben die Veränderung wahrnehmen kann und nicht nur nach dem Stück fragt, das war jetzt traurig, sondern man kann auch sehen, jetzt verändert es sich von fröhlich zu traurig. Das war die Idee dabei. Hierfür hatten die Forscher ein Koordinatensystem entwickelt, das auf das dimensionale Emotionsmodell zurückgeht. Eine Theorie des britischen Forschers J.A. Russell. Musikemotionsforscher Gunter Kreutz. Die wichtigsten Emotionen ist einmal die sogenannte Valenz, das Gefallen oder Angenehme, was dann mehr oder weniger der Fall sein kann. Und eben die zweite Dimension, die sogenannte Erregung oder das Arousal. Und davon kann es auch mehr oder weniger geben. Und wenn man das in einem zweidimensionalen Raum sich vorstellt, dann kann man schon sehr, sehr viele Emotionen da drin einordnen. Beispielsweise eine hohe Erregung und eine hohe positive Valenz würde zum Beispiel Freude signalisieren, während eine geringe Erregung und eine eher negative Valenz würde eher so eine Schläfrigkeit oder so eine Langeweile vielleicht anzeigen. Zusätzlich hatten die Gänsehautforscher ihre Probanden noch verkabelt, um körperliche Reaktionen auf den Musikgenuss zu messen. Oliver Greve vom Forschungsteam der Musikhochschule Hannover. Wir haben ganz einfache Körperreaktionen gemessen. In der Psychologie sind da üblich der Hautwiderstand, das war ein sehr wichtiges Maß, das sind kleine Schweißreaktionen an den Fingern, der Herzschlag, die Herzgeschwindigkeit, weil auch das ist plausibel, bei Aufregung schlägt das Herz einfach schneller. Oder auch Muskelreaktionen im Gesicht. Wenn man lächelt, dann benutzt man den sogenannten Zygomaticus. Und Lächeln ist bekannt als positive Reaktion, während man, wenn man die Stirn runzelt, den Korrugator benutzt. Und wir haben halt versucht, diese Muskeln auch zu messen während des Musikhörens, um unmittelbare Reaktionen zu messen. Das Ergebnis der aufwendigen Untersuchung? Bei rund einem Drittel der vorgespielten Musikstücke gaben die Probanden an, eine Gänsehaut bekommen zu haben. Interessanterweise meistens dann, wenn in der Musik eine starke Veränderung zu hören war. Was wir da gefunden haben, war, wenn etwas Neues passiert in der Musik, wenn ein neuer Teil anfängt, wenn etwas Überraschendes passiert, wenn plötzlich eine Stelle sehr laut ist, dann kann man sehen, dass dort auch physiologisch etwas passiert. Und das ist nach unserer Interpretation die sogenannte Orientation Response, also eine Orientierungsreaktion. Da passiert etwas Neues, da passiert Aufmerksamkeit. Der Barabbas-Ruf aus Bachs Matthäus-Passion ist das Paradebeispiel für eine solche Orientierungsreaktion. Pistolenschussartig erfolgt dieser Aufschrei, bei dem Bach einen lauten und unerwarteten dissonanten Akkord von Chor und Orchester schmettern lässt. Fast wie ein musikalischer Schlag ins Gesicht. Außer plötzlichen Veränderungen konnten Oliver Greve und seine Kollegen aber noch mehr musikalische Merkmale finden, die eine Gänsehautreaktion begünstigten. Das sind Crescendi, also langsames Ansteigen der Lautheit zu einem Höhepunkt hin. Und das benutzen sehr viele Stücke. Also Wagner hat dafür eine Menge schöner Beispiele geliefert. Aber auch die Filmmusik benutzt das und auch die Rock- und Popmusik, dass wie bei einer Geschichte einfach ein Höhepunkt aufgebaut wird. Und das sind dann natürlich Stücke, die besonders wirksam sind. Nicht, weil sie automatisch wirken, sondern weil es einem einfach gemacht wird, sich darauf einzulassen und das mitzuvollziehen, bis zu diesem Höhepunkt zu kommen. Etwas mitvollziehen. Hier versteckt sich noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Denn um etwas mitzuvollziehen, muss es auch eine Entwicklung geben. Und das ist typisch für Musik. Musik ist flüchtig, existiert in der Zeit und sie ist voller Veränderungen, voller Übergänge und Wechsel, so dass wir sie beim Hören ähnlich wie eine Geschichte oder einen Film erleben können, der uns in verschiedene emotionale Zustände mitnimmt, wie Gunter Kreutz von der Uni Oldenburg betont. In der Tat ist es eigentlich sehr schwierig, Musik zu finden, die über mehrere Minuten hinweg genau das gleiche Gefühl transportiert. Und das Interessante ist eigentlich die Frage, warum ist es so, dass wir so auf diese Variabilität abfahren? Warum ist es so wichtig, dass sich die Stimmung dann wieder ändert, wenn auch nur für Nuancen? Und warum ist es so schwierig, Musik zu finden, die überhaupt ganz bestimmte ungemischte Emotionen darstellt? Und das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, diese Dynamik in Gefühlsausdruck, den man natürlich auch zu fassen sucht. Und das ist ja in der klassischen Symphonie auch praktisch in den Sätzen schon angelegt. Auch in der Satzabfolge der klassischen Sinfonie steckt eine emotionale Dynamik. Der erste Satz ist meist ein schnelles Allegro, gefolgt von einem langsamen Andante. So kennen wir es von Haydn, Mozart und Beethoven. Als dritter Satz folgt dann ein tanzartiges Menuett oder ein Scherzo. Und am Schluss zieht das Tempo richtig an, zum Allegro, Vivace oder sogar einem Presto. Das weist ja darauf hin, dass die kompositorische Absicht eben darin besteht, den Hörer in verschiedene Emotionen mitzunehmen und ihm möglichst eine breite Palette von Empfindungen anzubieten, die er dann mitvollziehen kann. Doch dies reicht meist nicht aus, den Hörer so stark emotional mitzunehmen, dass er beim Hören auch eine Gänsehaut bekommt. Typische Gänsehautmusik erfüllt meist mehrere Bedingungen. Die Alpensinfonie von Richard Strauss ist eine typische Gänsehautmusik. Hier kommen viele Bedingungen zusammen. Es geschehen viele Wechsel, es gibt plötzliche Stimmungsumbrüche und der Hörer hat die Möglichkeit, eine große Bandbreite der Gefühle zu durchlaufen. Dennoch, die Forscher um Oliver Grewe haben herausgefunden, dass es keine konkrete musikalische Struktur gibt, die bei jedem Menschen unweigerlich eine Gänsehaut hervorruft. Es gibt also keine ultimative Thrillmusik. Aber eines ist in der Untersuchung klar geworden: Eine Gänsehautreaktion erfolgt nur dann, wenn man sich beim Hören auf die Musik einlässt. Das ist ganz witzig, das kann man auch selber ausprobieren, wenn es Musik gibt, die man eigentlich überhaupt nicht mag. Also ich zum Beispiel stehe nicht so auf Schlager. Und wenn man sich dann aber sagt, so, ich hänge mich jetzt mal voll rein, ich will jetzt eine Gänsehaut bei dem Stück haben und einfach zur Seite lässt, dass man das doof findet, sondern man macht es halt voll mit und singt so innerlich mit und hängt sich voll rein. Man kann tatsächlich damit sehr häufig dann eine Gänsehaut auslösen, dass man einfach selber, naja, eben selber aktiv wird. Selbst aktiv werden wir automatisch, wenn wir der Musik eine besondere Bedeutung zuordnen. Zum Beispiel, wenn wir sie mit einem besonderen Moment im Leben verbinden. Vor 20 Jahren bin ich mit dem Hubschrauber in den Grand Canyon geflogen. Und man hat einen Kopfhörer aufgesetzt bekommen und dann ist so Plätschermusik gewesen. Und in dem Moment, wo der Hubschrauber am Kraterrand war und 1000 Meter im Sturzfluch so ungefähr darunter ist, ist das Stück Fire gekommen. I am the God of Hellfire and I bring you fire. Da haben sich bei mir die Haare senkrecht gestellt. Das hat zusammengepasst, 101%. Mir fällt eigentlich im Moment nur ein Lied auf, was mich wirklich immer wieder stark berührt. Das ist Barcelona von der Montserrat Caballé zusammen mit Freddie Mercury. Damals zur Eröffnung der Olympiade gesungen wurde. Und dieses Lied, das geht mir so durch und durch, weil ich die Stadt kenne, weil ich weiß, wo sie gesungen hat. Das berührt mich unheimlich, da läuft mir eiskalt den Rücken. Das ist so dieser Unser-Lied-Effekt. Wenn wir in bestimmten Situationen eine bestimmte Musik gehört haben, dann ist sie mit den Gefühlen dieser Situation auch verknüpft und das bedeutet etwas für uns. Und es kann dann passieren, dass bei diesem Stück, dass einem da ein Schauer nach dem anderen den Rücken runterläuft und andere Menschen verstehen diese Reaktion nicht. Die können das nicht nachempfinden, weil ihnen diese Verknüpfung fehlt und der Kontext. Nach all den Untersuchungen haben die Forscher aus Hannover ihre Ergebnisse schließlich in einem Modell der Gänsehautreaktion beim Musikhören zusammengefasst. Oliver Grewe? Das Modell, was wir entwickelt haben, geht einfach davon aus, dass es erstmal eine Aufmerksamkeitsreaktion geben muss. Wenn man also vor der Musik sitzt und wirklich zuhört, dann gibt es Stellen in der Musik, das sind so Signale. Diese Lautstärkenunterschiede, Dissonanzen, und die sind ein konventionelles Signal in der Musik, dass jetzt was passiert, was losgeht. Gleichzeitig muss man dann eben auch die richtige Persönlichkeit sein, also jemand, der diese Empfindsamkeit da mitbringt. Und dann gibt es eine Steigerung in der Musik, die auch das Signal geben muss, hier ist jetzt etwas ganz Besonderes, die dann eben bis zu so einer Gänsehaut führen kann. So scheint das zu funktionieren. Also ich kann keine Noten lesen, ich kann kein Instrument spielen, aber ich kann CD abspielen. Und ich war einmal bummeln in Frankfurt und dann war da eine CD und es hat mich einfach mitgerissen. Und dann hatte ich das Gänsehautgefühl. Das war gerade vor dem Muttertag. Meine Frau hat es bekommen und die hören wir immer wieder an. Und das ist Mozart, ich weiß nicht die Nummer genau, 466. So in der Art. Das Schöne am gefühlvollen Musikhören, wir müssen es nicht erst angestrengt lernen. Es funktioniert bei so gut wie jedem, auch bei Menschen, die sich selbst als unmusikalisch bezeichnen. Und das liegt unter anderem an Erfahrungen, die wir noch vor der Geburt machen. Ganz viele Leute sagen immer, ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik. Das stimmt aber nicht, weil wir alle seit unserer Geburt oder noch davor mit Musik vertraut gemacht werden. Das Gehör entwickelt sich schon beim Fötus im Mutterleib. Und sobald das Gehör funktioniert und unser Gehirn anfängt zu funktionieren, nehmen wir Geräusche und Musik wahr. Und das ist eine Form von Lernen, ohne dass wir jetzt über Tonika und Subdominante und Quintfall sprechen können. Die Annahme, nichts dafür getan zu haben, um den emotionalen Gehalt der Musik genießen zu können, stimmt also nicht ganz. Und bei diesem Lernen in der ersten Lebenszeit sind Klänge, Musik, Sprache und Beziehungserfahrungen eng miteinander verbunden, erklärt Gunter Kreutz, Musikpsychologe aus Oldenburg. Wir kommen auf die Welt und die ersten Höreindrücke sind zunächst mal auch musikalische, weil wir als Säuglinge und Kleinkinder die Welt in Klängen erfahren und in den Klängen Strukturen finden, die sehr musikalisch sind. Es geht um Tonhöhenmuster, es geht um Lautstärkeunterschiede, es geht um Klangfarben, also alle Komponenten, die wir auch in der Musik stark wiederfinden. Und kein Wunder, die ersten vokalen Aktivitäten sind eher gesanglich, das Brabbeln, die Ammensprache, die sehr melodisch ist. Also unsere ersten Lebenserfahrungen, unsere vorsprachlichen Erfahrungen sind höchst musikalisch geprägt. Auch die unmusikalischsten Eltern singen dann vielleicht doch mit ihren Kindern und stellen fest, aha, das Kind beruhigt sich ja, wenn ich mit dem ein kleines Liedchen singe. Wie falsch oder richtig auch immer, spielt keine Rolle. Wichtig sind die Gefühle, die Emotionen dabei und überhaupt diese Erfahrung. Dass wir Musik emotional erleben können, hat also auch viel damit zu tun, welche sozialen Kontakte und Beziehungen wir in der frühesten Kindheit erlebt haben. Noch einmal zusammenfassend. Es sind die Erinnerungen an Beziehungserfahrungen, die in der Musik stecken und die sie für uns emotional bedeutend machen. Dazu kommt die musikalische Struktur an sich, die in uns emotionale Reaktionen unterschiedlichster Art auslösen kann. Diese Faktoren zusammen bewirken, dass Musik und Emotionen für uns untrennbar verbunden erscheinen. Es gibt eine Berufsgruppe, die mit genau dieser engen Verbindung von Musik und Emotionen arbeitet. Musiktherapeuten, wie Eckhard Weimann von der Fachhochschule Frankfurt. Wenn man Musiktherapie als Psychotherapie versteht, dann geht es um nicht viel anderes als Emotionen. Allerdings vielleicht in einem weiteren Umfang oder in einem weiteren Kontext, als es die Emotionspsychologie oder so auffasst. Es geht um die gesamte seelische Bewegung, um das Seelenleben, was in eine Krise geraten ist, wenn jemand zum Therapeuten kommt. Musiktherapeuten nutzen die enge Verbindung zwischen Musik und Gefühlsleben, um psychische Leiden zu lindern. Sie wissen um die vielen verbindenden Faktoren von Musik und Emotionen, zum Beispiel, dass Musik ebenso wie das Gefühlsleben immer in Bewegung ist. Das Besondere der Musik ist ja, dass sie ein bewegtes Medium ist. Die Musik ist immer in Bewegung und sie ähnelt insofern auch dem Seelenleben, was auch, solange wir leben, im Wachen und im Schlafen immer in Bewegung ist. Man könnte also sagen, das musikalische Medium und das Seelenleben haben gewisse strukturelle Ähnlichkeiten, wodurch die Musik ein gutes Medium ist zum Ausdruck von seelischen Bewegungen. Die Theorie der Musiktherapeuten: Bei Menschen, die an psychischen Störungen leiden, sind auch die seelischen Bewegungen des Gefühlslebens ins Stocken geraten. Wir gehen davon aus, dass eben das Seelenleben ständig in Fluss ist. Und wenn es jetzt in der Therapie Symptome gibt oder Erscheinungen oder Krankheitsbilder gibt, wo dieser Fluss anscheinend zum Stillstand zu kommen droht, dann müssen wir nach Wegen suchen, wie wir den Fluss wieder herstellen können, wie wir das Fließen wieder anregen können. Und dazu ist das Musikmachen natürlich eine gute Möglichkeit. Musik und Emotionen. Eine tiefgehende und enge Verbindung, deren Zusammenhänge und Funktionsweisen wohl nie ganz entschlüsselt werden. Jeder hat mit dieser Verbindung eigene Erfahrungen gemacht, in den unterschiedlichsten Situationen und individuellen Lebenslagen. Wenn ich ein Oldie höre, dann bin ich einfach fröhlich und genieße dann auch die Musik. Entweder ist man fröhlich, ja, weil man ein flottes Lied hört, oder man wird nachdenklich, ein bisschen traurig vielleicht. Es kommt immer so auf die Tagesform auch an, so ein bisschen, ne? Ich höre jeden Tag mindestens 30 Mal oder über 30 Mal Musik, weil es geht mir halt auch um Kick halt. Da fallen mir halt Bilder ein und die male ich dann einfach so aus dem Kopf ab. Da male ich einfach meine Gefühle und drauf los halt. Wie entsteht Gänsehaut? Musik und Emotionen. Das war die 9. Folge des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autorin der Sendung war Elke Ottenschläger. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen, Audios, Videos, Texte und Literaturangaben. Alle, die sich privat oder beruflich für die zertifizierte Fortbildung interessieren, können sich dort anmelden bis Anfang Februar 2012. Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Diese und viele weiteren Angaben finden Sie unter funkkolleg.de. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon 069 15 55 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.